da tänzeln sie, die tänzelnden Tänzelbräuts. Jetzt wird getänzelt. Wenn es dunkel wird im Wald, ertönt die Tänze für Musik.